Als sie das Felsenhaus erreichten und schon von draußen Tante Fennys Schokoladenkuchen rochen, waren die Zweifel erstmal vergessen. Ist der lecker. Was habe ich denn vermisst?